Du hörst den ganzen Bericht jetzt ein zweites Mal. Überprüfe dabei deine Antworten. Mein Jahr in Irland. Ich bin ein Schuljahr in Irland gewesen, weil ich die Sprache und die Kultur des Landes kennenlernen wollte. Am Anfang war es schwierig für mich, weil mein Englisch noch nicht gut war. Aber insgesamt war dieses Jahr die beste Zeit meines Lebens. Ich habe viel dazugelernt und bin selbstbewusster geworden. In Irland habe ich mit anderen Jugendlichen in meinem Alter zusammengelebt. Wir waren wie eine richtige Familie. Natürlich hat es manchmal auch Streit gegeben. Wir lebten in einer Art Jugendherberge und jeden Tag gab es neue und unerwartete Erlebnisse. Ich hatte großen Spaß und mir fehlen die Menschen, mit denen ich dies alles erlebt habe. Wenn wir Konflikte hatten, konnten wir die immer gemeinsam lösen. Besonders hat mir das Leben mit Gleichaltrigen gefallen und die Verantwortung, die wir übernehmen mussten. Obwohl die Schule erst um 8.45 Uhr begann, musste ich jeden Morgen sehr früh aufstehen. Die Fahrt mit dem Schulbus dauerte über eine Stunde. Der Unterricht ging jeden Tag bis 15.30 Uhr. Auch die Schuluniform war neu für mich. Aber ich habe mich schnell daran gewöhnt, immer die gleichen Sachen anzuziehen. Außerdem waren die getrennten Schulen eine neue Erfahrung. Mir hat das nicht gefallen, aber es hat Tradition dort. Und wenn die Eltern nicht genug Geld für eine gemischte Privatschule haben, muss man auf eine reine Mädchen- oder Jungenschule gehen. Die Sprache konnte ich vorher nicht besonders gut, aber nach ein paar Monaten ging es schon deutlich besser. Mit meinen Mitbewohnern konnte ich nur auf Englisch reden, da sie alle aus anderen Ländern kamen. Wir hatten in unserer Gruppe sogar Leute, die kamen ohne ein Wort Englisch nach Irland und konnten es nach 1 bis 2 Monaten so gut, dass sie sich ganz normal mit ihren unterhalten konnten. Bei mir war es genauso. Und jetzt spreche ich ziemlich gut Englisch. Das Land ist wunderschön und bekannt für seine grüne Landschaft. Die Insel ist sehr dünn besiedelt. Es gibt kaum größere Städte. Ein Kennzeichen Irlands ist auch, dass man in jedem kleinen Dorf ein einfaches Gasthaus, einen Pub findet, in dem jeden Abend fast alle Bewohner des Orts zusammenkommen und lange feiern. Was jedoch besonders auffällt, sind die vielen L-Schilder an den Autos. Sie zeigen, dass hier ein Anfänger fährt, der noch keinen richtigen Führerschein hat. Wer nach Irland fährt, muss gerne mit Menschen zusammen sein. Außerdem empfiehlt es sich, möglichst jeden Ort auf der Insel anzusehen, denn das Land ist fantastisch. Wer länger dort bleibt, muss den Mut haben, Dinge zu tun, die er in Deutschland nicht macht. Und auf keinen Fall darf man Irland verlassen, ohne die typisch irischen Sportarten wie zum Beispiel Hurling, Rugby oder Football gesehen zu haben. Das ist ein echtes Erlebnis, vor allem wenn man selbst mitspielt. Ende Teil 4.